Jesus, wir danken dir, Jesus, wir danken dir für die Erlösung, für die Genesung, für die Vergebung unserer Schuld. Für die Erlösung, für die Genesung, für die Vergebung unserer Schuld. Jesus, wir danken dir, Jesus, wir danken dir für die Gemeinschaft, die uns so froh macht, für das Erfahren deiner Kraft. Für die Gemeinschaft, die uns so froh macht, für das Erfahren deiner Kraft. Jesus, wir danken dir, Jesus, wir danken dir für deine Gnade auf unserem Pfade, für deine Macht und Herrlichkeit. Für deine Gnade auf unserem Pfade, für deine Macht und Herrlichkeit. Jesus, wir danken dir, Jesus, wir danken dir für alles Tragen in allen Lagen, für die Gewissheit, du kommst bald. Für alles Tragen